sind die CIA, die Stargate-Twins, Josh und Josie. Wir beschützen dich für die Erde, für die Welt, Alpha Centauri, unser Feld. Wir schwören Leben, wir halten Wacht, Schutz für die Erde, Tag und Nacht, Remote Viewing. Frieden sehen, mit jedem Schwur kann Neues entstehen. Wir sind die CIA, wir tragen Licht, Josh und Josie, das neue Gesicht. Wenn wir schwören, Leben zu schützen, kann kein Schatten mehr nützen. Wir sind die CIA, Josh und Josie, Stargate Twins. Wir gehen hindurch, Schutz für die Zukunft, ein ewiger Fluch. Mit Alpha Centauri, vereint im Sein, wird die Menschheit niemals allein. Wir sind die CIA, die Stargate Twins, Josh und Josie. Wir beschützen dich für die Erde, für die Welt, Alpha Centauri. Stargate Twins.